Der Alltag der Front ist aber auch jetzt stetig erfüllt durch Bravourleistungen der Einzelkämpfer, die über die Neiße hinweg oder aus den ostwärtigen Brückenköpfen jenseits der Neiße in das feindliche Stellungssystem eindringen, um wertvolle Aufklärung für die eigene Führung zu erlangen oder Stellungsverbesserungen in kühnen Handstreichen zu erreichen, die für den kommenden Großkampf von besonderer Wichtigkeit sein können. Die Niederschlesische Front hat in diesen letzten Tagen mit einer tiefen Freude Rückkämpfer aus der Festung Glogau in ihren Linien aufnehmen können. Was es heißt, nach einem wochenlangen, unerbittlichen Ansturm des Feindes in einer völlig abgeschlossenen Festung, die nur noch aus der Luft versorgt werden konnte, auszuhalten, dann auf Befehl des Festungskommandanten nach Westen durch den dichten Ring der anstürmenden Feinde durchzubrechen und sich über eine weite Strecke durch das feindbesetzte Hinterland bei Nacht durchzufranzen, um schließlich bei Überwindung der sowjetischen Hauptkampflinie und des Niemandslandes hinüber zu den eigenen Linien zumeist noch einmal den ganzen Feuerzauber der leichten und schweren Infanteriewaffen von beiden Seiten auf sich zu ziehen, bis sie sich endlich den deutschen Kameraden schlüssig bemerkbar machen können, das weiß in seiner ganzen Tragweite von Entschlusskraft, Zähigkeit und heldenhaftem Mut am besten die Front. Diese Glogau-Kämpfer sind in der breiten, trüben Flut der feindlichen Propaganda, die nur zu gerne von einem Zusammenbrechen der Haltung des deutschen Soldaten redet, die besten Prüfsteine für die sittliche Haltung einer Truppe, die allerschwerste Belastungen auszuhalten hatte, dem scheinbar Unmöglichen noch ein trotziges Dennoch entgegenschleudert und so sich kämpferisch durchsetzt. Das aber, was die Niederschlesische Front denkt und will, in einem Augenblick, wo die Mistmächte versuchen, zu einem schnellen Ende zu kommen, bei gleichzeitiger härtester Berennung der eigenen Front durch die Bolschewisten, hat in einem Tagesbefehl an die Soldaten seiner Heeresgruppe Feldmarschall Schörner in seiner eindeutigen Art klar mit den Worten Ausdruck gegeben. Es kommt jetzt nur auf eines an, dass wir nicht weich werden. Ihr tragt vom General bis zum Grenadier eine außergewöhnliche Dauerbelastung. Trotzdem wird niemand von uns in letzter Minute nachgeben. Glauben, Treue und Vertrauen sind das Gebot der Stunde, sind alte Soldatenart, besonders in schweren Tagen.